Mein Name ist Dieter Melo. Ich bin jetzt langjährig bei KSP, habe 1996 mein Diplom an der TU Darmstadt gemacht und bin seither im Büro KSP England Zimmermann beschäftigt, inzwischen stellvertretender Niederlassungsleiter im Büro in Frankfurt und unter anderem in den letzten Jahren betraut mit Aufgabenstellungen im Ausland, speziell dem Bau der Nationalbibliothek in Peking. Von daher mit dem Thema Bauen in China, Bauen in Auslandsmärkten vertraut. Wie geht man in China mit Architektur und Städtebau um? Erstmal würde ich sagen, sehr offen. Also wir sind jetzt seit Größenordnung 1995 im chinesischen Markt engagiert. Man hat seit damals, seit der Öffnung des Landes, gespürt, dass ein großes Interesse da ist, sich auch kulturell zu öffnen, Impulse aus anderen Ländern zu suchen und diese Impulse aufzunehmen. Das hat natürlich ganz verschiedene Ausprägungen, von sehr professionell bis zu teilweise auch schwierigen Randbedingungen, denen wir dort begegnet sind. Aber insgesamt haben wir es eigentlich immer als aufgeschlossen empfunden. Woher kommt eigentlich die Begeisterung in China für deutsche Architektur und deutsche Architekten? Weil es gibt sehr viele deutsche Büros, die sehr stark in China präsent sind. Und also China ist natürlich ein Wachstumsmarkt. Als solcher ist er betriebswirtschaftlich interessant. Es kommt ein zweiter Faktor für deutsche Architekten hinzu, dass natürlich mit einem schwindenden Marktvolumen im Inland das Interesse steigt, sich auf anderen Märkten umzuschauen und dort neue Marktsegmente zu gewinnen. Mhm. Also man kann grundsätzlich feststellen, dass in den 70er Jahren eine ähnliche Tendenz beispielsweise in Saudi-Arabien bestand, wo in einem zurückgehenden deutschen Markt sich deutsche Büros Märkte im Nahen Mittleren Osten gesucht haben, was nachher wieder zurückgegangen ist. Deutschland hat nach dem Krieg immer eine sehr hohe Auslastung für Architekten geboten, mit wenigen Zeitphasen, in denen es nicht so war, sodass eigentlich dieser Evolutionsdruck auf deutsche Architekten nie so stark war, sich wirklich den internationalen Markt zu suchen. In den letzten Jahren mit schwindendem Marktanteil der Bauindustrie ist das wieder so gegeben. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, das ist das natürlich das Thema eines generellen wachsenden Interesses an China. Wenn man die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt, war das vor 10 Jahren, als wir begannen, uns dort zu engagieren, noch relativ exotisch. Ja. Danach mit wachsendem Einfluss, mit chinesischen Exporten auf unserem Markt, mit den wachsenden Wirtschaftsbeziehungen ist das ein Thema geworden, was natürlich für jeden präsent ist, auch in der Öffentlichkeit. Und China zu einer Art Wirtschaftswunderland für alle Branchen gemacht hat. In jeder Branche wollte unbedingt in China präsent sein. Das hat sich auch so ein bisschen die Einstellung breit gemacht. Ja. Da muss man nur hingehen und das ist die Lizenz zum Geldverdienen, was natürlich so in Wirklichkeit nicht stattfindet. Aber es ist natürlich einfach mit wachsendem Medieninteresse wächst natürlich auch das Interesse an einem Land. Für Architekten bieten sich dort natürlich Chancen und Herausforderungen, die man in Europa so nicht mehr findet, sowohl in Größenordnung als auch in Art und Herangehensweise an Aufgaben. Bezüglich der Entwicklung und dem Wachstum in China, unser Thema ist ja auch das Bauen in Entwicklungsländern. Inwieweit würden Sie China als Entwicklungsland bezeichnen? Das würde ich erstmal, wenn ich so als Wort hingeworfen könnte, in Frage stellen. Ja. Das ist natürlich sehr zweischneidig und geht sehr, sehr weit. China ist inzwischen ein hochentwickeltes Land, in manchen Teilen, in anderen Teilen nicht. Also man hat ein sehr starkes Gefälle innerhalb des Landes. Mhm. Wirtschaftlich mit Sicherheit kein Entwicklungsland mehr, wenn man sich ja allein die Exportüberschüsse anschaut, die wirtschaftlichen Potenziale des Landes, würde ich das mit einem klaren Nein beantworten. Unter dem Thema Entwicklung von Strukturen, vielleicht auch unter dem bösen Wort Globalisierung, Anpassung an weltwirtschaftliche Randbedingungen, sicherlich ja, weil dort Lerneffekte zu gehen sind und auch innere Reformen durchzuführen sind. Mhm. Man muss aber grundsätzlich sagen, dass China ein Land mit einer durchorganisierten Verwaltung ist, auch wenn die an verschiedenen Stellen restrukturiert wird. Man merkt es relativ deutlich daran, dass die chinesische Verwaltung sehr darauf bedacht ist, sich zu modernisieren und sich auch aus verschiedenen Teilen der Welt Verwaltungsstrukturen anschaut und importiert. Also die sind sehr daran interessiert, französische, deutsche, angelsächsische Verwaltungs- und Rechtsstrukturen kennenzulernen und das dann auf ihre eigenen Bedürfnisse zurechtzuschneiden. Und die Wirtschaftlichkeit und umweltfreundliches Bauen und energiesparendes Bauen, spielt das in chinesischen Bauten eine Rolle und inwieweit? Sehr schwieriges Thema. Es beginnt. Also uns ist bei den Projekten immer wieder dieses Thema als Schlagwort begegnet. Ja. Aber in der Praxis setzt es sich noch sehr mangelhaft um. Also wir hatten interessante Gespräche auch bei der Nationalbibliothek mit durchaus hohen Regierungsstellen, die ein sehr hohes Interesse kundgetan haben. Ressourcensparendes Bauen, energiesparendes Bauen durchzusetzen. Bloß es ist in der Praxis noch nicht umgesetzt. Es ist da eine klare Diskrepanz zwischen dem sich von unten entwickelnden Markt und einer regulierenden Verwaltung von oben. Mhm. Interesse ist da, Umsetzung schwierig. Also wir haben beispielsweise bei einigen Projekten, die wir haben, Wärmedämmungen in der Stärke von 5 cm eingebaut bekommen. Mhm. Wir haben den Bauherren gesagt, investiert die relativ geringen Zusatzkosten, es aufzunehmen, um eine Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Das wurde abgelehnt. Dieses Bewusstsein ist auf der Arbeitsebene nicht da. Ich denke, es entwickelt sich. China ist auf dem Wandel von einem Quantitäts- zu einem Qualitätsmarkt. Das bedingt, dass Qualitäten zunehmend mehr Nachfrage erfahren. Ein Beispiel hierfür ist ein Termin, den unser Pekinger Niederlassungsleiter vor einigen Jahren hatte, ich denke 3 Jahre zurück, wo er mit einem Bauherrn, großer Immobilieninvestor, ein paar Gebäude besichtigt hat, unter anderem ein Hotel, in dem es zu den Scheiben, ein Neubau, bei dem es zu den Scheiben reinregnete, wenn Wind auf der Fassade stand. Ja. Da stand in jedem Zimmer ein Eimer und ein Putzlumpen. Ja. Und dann sagte er, warum macht ihr das? Ihr könnt auch in China auch gute Fenster bauen, die wasserdicht sind. Ja. Und dann sagte der Investor, ich bekomme für jeden Quadratmeter, den ich verkaufe, BGF $1,000. Und wenn ich gute Fenster einbaue, kriege ich auch $1,000. Warum soll ich es einbauen? Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt, als jeder Quadratmeter verkauft wurde, unbesehen. Ein Immobilienboom, der Masse machte. Mhm. Inzwischen ist der Markt, zumindest in Peking und anderen Ballungsräumen, gesättigt. Und die Marktnachfrage bedingt Qualität. Es geht also jetzt für die aufstrebenden Unternehmen, die westliche Erfahrungen haben, durchaus darum, Qualitätsstandards auch für ihre Mitarbeiter zu erfüllen, und die schauen sich Immobilien an. Und diese Immobilien der zweiten Generation haben schon andere Randbedingungen. Die der dritten Generation, die anstehen, sind dann durchaus individuellere Immobilien für größere Konzerne, die wissen, was sie wollen, die Qualitäten wollen, die ein westlich geprägtes Management haben und in denen natürlich auch schon Regierungsregularien Eingang finden, beispielsweise neue Energierichtlinien, die von der Regierung angekündigt wurden, die teilweise auch auf Bestandsbauten angewendet werden müssen, was eine Revolution wäre, weil dann kann ich die Hälfte der Bauten wieder einreißen, also ob sich in der Praxis umsetzt, ist eine Frage. Bezüglich der chinesischen Industrie. Es ist bekannt, dass es in China billigere Arbeitskräfte gibt als in Deutschland. Dadurch ist ihnen zum Beispiel gelungen, die Produktverlagerung der multinationalen Konzerne nach China zu locken. Und Raubkopien ist in China auch recht verbreitet. Nun ist die Frage, inwieweit steht China zu einer Konkurrenz von Deutschland und Westeuropa und bezüglich Architektur? Inwieweit ist es möglich oder inwieweit schätzen Sie die Chinesen ein, dass die deutsche Architektur oder die deutsche Bauweise in China jetzt nachkopieren? Ja, es sind jetzt mehrere Fragen. Ich würde vielleicht zuerst eingehen auf das Thema der Kopie des berühmten Plagiats. Dazu muss man klar sagen, dass dieses Thema Nachmachen in China kulturell einfach eine andere Wertigkeit hat. Da geht es ja auch darum, dass die sozusagen den Meister verehren, wenn sie das nachmachen. Chinesen haben seit 5000 Jahren eine Kultur, in der es darum geht, zu perfektionieren. Ja. Wie man eine sehr klare Sache immer weiter ausperfektioniert. Das heißt, den Meister zu übernehmen, auszuarbeiten, ist ein klarer Wertmaßstab. Und dieses Thema zu sagen, jetzt hat jemand Urheberrecht und darf nicht nachgemacht werden, das Recht am eigenen Werk ist einfach geistig dort nicht vorhanden. Das ist etwas Neues. Man muss also da ein schwieriges Wort, ein bisschen kulturelles Verständnis aufbringen, woher es kommt, unabhängig davon, ob man es jetzt akzeptiert oder nicht. Das ist ein Thema, was in China ein Lernprozess erfahren wird. Ja. Chinesen müssen das lernen, das wird noch ein langer und harter Weg werden. Es gibt ja einige berüchtigte Beispiele für ziemlich schlimme Plagiate. Die zweite Frage ist das Thema Konkurrenz bezüglich der Marktsituation und Einflüsse deutscher Architektur in China. Ich denke, wie jeder neue Markt, der sich öffnet, wird er erstmal überschwemmt von einer Vielzahl neuer Einflüsse, von Büros aus allen Ländern, die dorthin gehen, von einer Internationalisierung der Architektur. Einfach auch deswegen, weil Büros, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, ein ganz anderes Leistungsspektrum haben als die einheimischen Büros, die in China lange Jahre staatlich monopolisiert waren, keine Konkurrenz hatten und einfach den gleichen Stiefel gemacht haben wie immer. Gut, das Gebäude war funktionsfähig, mehr oder weniger, und hat funktioniert, und warum sollen wir mehr machen? Dieses Umdenken findet aber auch dort statt. Ja. Jeder äußere Einfluss ist ein Lerneffekt für das Land und auch für die dortigen Architekten. Und wir stellen fest, dass es inzwischen eine ganze Menge kleinere Büros gibt, selbstständige Architekten, die durchaus auch im Westen ausgebildet sind, sehr gute Qualitäten erbringen können. Ich denke, dass dieser ausländische Einfluss sehr schnell wieder an Umfang verlieren wird, weil nach einigen Jahren, und das zeigt sich jetzt schon, können die Chinesen das, was schlechte und mittelmäßige ausländische Büros können, genauso gut selber. Marktanteil in China dauerhaft zu halten, wie in jedem anderen Land, bedingt eine gewisse Etablierung in einer Marktführerebene. Und ich meine, das ist genau das, mit dem man Erfolg in Deutschland hat. In dem Moment, wo man in Deutschland State of the Art ist und dort seine Leistung erbringt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wird man es auch in China können. Wichtig ist, dass man sich in diesem Segment etablieren kann, und von den vielen Büros, die in China ihr Glück versucht haben, wird das wahrscheinlich am Ende maximal eine Handvoll gelingen. Wenn Sie jetzt allgemein in China einen Auftrag bekommen, wie gehen Sie da vor? Was sind die ersten Schritte, die Sie da eingehen? Es ist zweischichtig. Ich würde einmal sagen, das eine Thema Auftrag würde ich jetzt sehen, Auftragsakquisition in Form von Wettbewerb. Ja. Wettbewerbe sind für uns eigentlich die wesentlichste Akquisitionsform. Wir betreiben sie inzwischen weitgehend in China. Wir haben seit 3 Jahren eine Niederlassung in Peking mit inzwischen zwischen 16 und 20 Mitarbeitern, die das vor Ort betreibt. Wir machen aber durchaus auch größere Wettbewerbe oder spezielle Wettbewerbe hier auch von unseren deutschen Büros. Die Herangehensweise ist aber eigentlich die gleiche. Wir beschäftigen uns mit der Aufgabenstellung. Und zur Aufgabenstellung gehört immer das städtebauliche und kulturelle Umfeld. Ich denke, was unsere Wettbewerbsergebnisse auszeichnet, ist, dass wir nicht eine reproduzierbare, moderne Architektur hinsetzen, die an jeder Stelle austauschbar ist, sondern dass wir uns mit der Situation beschäftigen. Und wenn man sich die Beispiele verschiedener ausländischer Wettbewerber aus unserem Büro anschaut, ist es immer gelungen, die kulturellen Einflüsse des Landes aufzunehmen. Zum Beispiel die Nationalbibliothek in Peking ist ein Entwurf, der chinesische Bautypologien integriert. Es gibt einen großen Sockel, ein typisches Bauelement chinesischer Kultur. Es gibt die großen Kerne, die als Art Säulen wirken, und es gibt oben ein großes ausladendes Dach, auch wenn es eine mehrgeschossige Ebene ist. Ja. Das sind neu interpretierte, klassische, traditionelle chinesische Bautypologien, die auch, wir haben festgestellt, dass im Bauprozess das unheimlich geholfen hat, die Akzeptanz dieses Projektes bei den Projektbeteiligten, sei es Planern, sei es Genehmigungsbehörden, sei es auch mal einfache Bauarbeiter auf der Baustelle, zu forcieren. Jeder hat dieses Gebäude verstanden, und hat eine Akzeptanz dazu entwickelt, und das hat sehr viele der Prozesse einfacher gemacht. Und diese Herangehensweise gehört einfach zu einem Entwurf. Ich beschäftige mich mit Aufgabenstellung, kulturellem Umfeld, städtebaulichem Umfeld, und daraus ergibt sich ein Ergebnis. Ja, bezüglich dem Entwerfen und der Mentalität, wie dort gebaut wurde und entworfen wurde, da spielte damals Feng Shui eine große Rolle. Inwieweit gilt jetzt Feng Shui als Ahnenkult, oder wird jetzt Feng Shui noch heutzutage betrieben in Bauten dort, oder gilt das jetzt mehr als Aberglaube? Das ist China weit nicht einheitlich. Ja. Also in Südchina, Hongkong, die Bereichen scheint, wobei ich dort nicht gearbeitet habe, aber nach dem, was die Kollegen mir berichten, ist es dort sehr, sehr stark Inhalt von Aufgabenstellungen, während es in Nordchina, Peking, Shanghai ist einem deutlich weniger begegnet. Ja. Ja, das ist also A, regional bedingt, B, wenn man die Ausprägungen von Themen betrachtet, muss man auch sagen, zu einem großen Teil sind es ja einfach Erfahrungswerte, die einem nicht fremd sind. Also, dass ich nicht mit dem Rücken zu einer Tür sitzen möchte, da brauche ich kein Feng Shui, sondern das weiß man. Ja. Also es ist also in diese Feng Shui-Themen auch einfach eine Sammlung von Erfahrungen und kulturellen Inhalten, die weitergegeben werden und die extremen Ausprägungen, die sich dann teilweise in mystischen Themen äußern, mhm. also Drachenwege freizuhalten und so weiter, sind dann extreme Ausprägungen, die man findet. Wir haben sie in unseren Arbeiten jetzt eher untergeordnet gefunden. Mhm. Und die Projekte, die Sie in China haben, wie finanzieren die sich? Die Projekte finanzieren sich über eine Honorierung unserer Arbeit. Ja. Ein wesentlicher Unterschied im chinesischen Markt ist, dass Akquisitionsleistungen, Projektstudien, Wettbewerbe honoriert werden. Mhm. Was im Übrigen auch im Rest der Welt nicht ungewöhnlich ist. Da ist Deutschland in der Hinsicht ein Entwicklungsland, mhm. weil es sich hier in Deutschland leider eingebürgert hat, dass Architekten unheimlich viele Akquisitionsleistungen gratis erbringen, das auch von Bauherren erwartet wird. Das ist im Ausland lange nicht so. Wir machen in Peking eine sehr hohe Anzahl an Wettbewerben im Jahr, von denen naturgemäß auch nur ein kleinerer Anteil wirklich zu Aufträgen und Projekten wird. Trotzdem können sich diese Themen im Büro finanzieren über die Aufwandsentschädigungen, die dafür gezahlt werden. Mhm. Für die Projekte, die abwickeln, haben wir eine ganz normale Honorierung, bei der wir davon ausgehen, dass die auskömmlich sein muss. Wer entscheidet, was in China gebaut wird? Inwieweit entscheidet das Volk oder die Politiker über die geplanten Projekte? Das ist sehr unterschiedlich, das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt ein Wettbewerbswesen, was von sehr öffentlich und sehr klar reglementiert bis zu völlig undurchsichtig in der vollen Bandbreite vorhanden ist. Also wir haben Wettbewerbe, bei denen weiß kein Mensch, warum das dann so entschieden wurde und wer das entschieden hat. Es gibt Wettbewerbe wie bei der Nationalbibliothek mit ganz normal besetzten Juryentscheidungen, wo co-öffentliche Verwaltung dran beteiligt ist, wo Stadtparlament, wo auch Fachpreisrichter beteiligt sind, bei denen das sehr, sehr transparent ist. Es gibt die volle Bandbreite. Und der Gedanke, dass China kein demokratisches Land ist und dort die Menschenrechte verletzt werden, hat dies Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Nein. Wir möchten uns eigentlich an dieser etwas bizarren Diskussion auch gar nicht weiter beteiligen. Mhm. Also diese in dem letzten halben Jahr aufgekommene Gespräche über das Thema Bauen in China machen sich ein bisschen zu einfach. Mhm. Wir reden bei Wirtschaftskontakten mit China über eine Gesamtwirtschaft. Und mir leuchtet nicht ein, weshalb der Import eines chinesischen Kühlschrankes etwas Normales sein soll und der Export von Architektur auf einmal etwas Verwerfliches, weil man für ein undemokratisches Regime baut. Ja. Ich denke, Maßgabe kann immer nur sein, an welcher Stelle man mit seiner Arbeit welche Dinge bewegt. Ja. Und das sollte Inhalt der eigenen Fragestellungen sein. Mhm, wir haben in China durchaus positive Erfahrungen und ja, man muss es hinterfragen, also es gibt sicherlich auch Gegenbeispiele, aber das kann einem im jeden Land passieren. Mhm, also wir halten die Diskussion für nicht fruchtbar, sondern diese Diskussion, mit wem man zusammenarbeiten muss, eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens und eine gesellschaftliche Diskussion übergreifend geführt werden. Mhm. Die Volksrepublik China ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsdichteste Land der Erde. Spürt man das auch, wenn man auf der Straße ist? Hat diese Tatsache auch städtebauliche Auswirkungen für Sie in Ihren Projekten? Ja, man merkt es natürlich, weil man in Großstädten in der Regel ist. Und in Großstädten hat man hohe Populationsdichten. Ja. Andererseits, das ist in New York und in Frankfurt nicht anders. Wenn ich in Frankfurt über die Zeil laufe, dann merke ich ein dichtes Gedränge. Wenn ich in Peking in der Innenstadt bin, merke ich das auch. Andererseits kann ich in Frankfurt im Niederrad um 18 Uhr laufen und ich sehe keine Menschenseele und ich kann in Business-Districten von Peking das Gleiche erleben. Es ist also durchaus abhängig von welcher Stelle. Aber natürlich ist China ein sehr dicht besiedeltes, sehr lebendiges Land. Also man merkt auf den Straßen, es ist Leben, Chinesen sind laut, sind arm, Chinesen drücken sich aus und sehr geschäftig das Ganze, das merkt man natürlich. Ja. Und dass in China jedes Paar nur ein Kind bekommen darf, bezüglich den Steuervergünstigungen etc., die sogenannte Ein-Kind-Politik, hat dies Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Architekt? Da sind uns noch keine konkreten Anhaltspunkte gekommen, weil die Bauaufgaben, die zu bearbeiten sind, machen sich davon frei. Man kann Luxuswohnungen bauen, ein Luxussegment, wo für jeden Bewohner oder für ein ganz normales Pärchen mehrere hundert Quadratmeter zur Verfügung stellen. Es gibt vielleicht Siedlungsprojekte im eher sozialen Wohnungsbau, wenn man so nennen möchte, die ähnliche Größen haben wie in Deutschland, aber da, diese Belegungszahlen spielen für die Aufgabenstellung eine ganz geringe Rolle. Mhm. Und wie ist es für Sie, für deutsche Architekten mit Chinesen zu arbeiten? Wie ist die Atmosphäre? Sehr angenehm. Ja. Also mein persönlicher Erfahrungsschatz, den ich aus der Arbeit mitnehmen durfte, ist ein sehr positiver. Mhm. Ich bin das erste Mal im Jahr 2003 inzwischen nach China geflogen, hatte das Projekt bekommen, saß im Flieger, wusste nicht so richtig, wie mir geschieht, habe mir im Flugzeug die chinesischen Baunormen, Baugesetzgebung angeschaut, bin dort in den Gespräch gegangen, saß am nächsten Tag in einem Gesprächstermin mit 45 Chinesen, konnte mir die ganzen Gesichter, die Namen nicht merken, und nach 3 Tagen war das Ganze schon irgendwie vertraut, man gewöhnt sich sehr schnell. Und als Fazit kann ich sagen, die Chinesen sind den Deutschen sehr ähnlich. Sie sind bürokratisch und sie sind vom Wesen und von der Art, wie man miteinander umgeht, sind sie uns nicht sehr weit entfernt. Das Thema, ich möchte jemanden kennenlernen, mit dem ich Geschäfte mache, man sitzt zusammen, macht abends auch erstmal ein Essen, wo man sich kennenlernt, bevor man dann wirklich in intensive geschäftliche Themen einschwingt, fand ich eigentlich sehr angenehm. Und wir hatten auch das Glück, dass wir mit dem Bauherrn, den wir jetzt speziell im Fall der Nationalbibliothek hatten, eine sehr enge und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln konnten, die durchaus auch persönliche Züge getragen hat. Das heißt, ich habe mich durchaus jedes Mal gefreut, wenn ich nach Peking kam oder wenn die Kollegen hierher kamen, dass man sich sieht und hat eine persönliche Zuneigung entwickelt. Und ich kann nur sagen, schändliche Arbeitsbeziehungen, die ich zu Chinesen habe, unabhängig von den Schwierigkeiten, die es in der Sache oder mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten immer mal gibt, das ist selbstverständlich, waren durchweg positiv. Ich werde jetzt gerne über die Projekte von KSB in China sprechen. Und zwar haben Sie über die Nationalbibliothek gesprochen gehabt. Das wird jetzt in Peking gebaut. Das ist fertiggestellt. Das ist fertig. Seit Mitte diesen Jahres in Betrieb. Aha. In Peking gibt es 3 Projekte. Eins, das fertiggestellt wurde von KSB, das ist die chinesische Nationalbibliothek. Und das ist schwierig auszusprechen. Das Xinlaitai Building. Genau, das. Und das Museum für Wissenschaft und Technik. Vielleicht könnten Sie erstmal über die Nationalbibliothek uns was erzählen. Ja, die Nationalbibliothek war ein internationaler Wettbewerb im Jahr 2003, der durch unser Büro gewonnen werden konnte. Und wir wurden im Folgenden mit der Planung beauftragt. Planung heißt in diesem Fall in einem gemeinschaftlichen, man könnte sagen, eine Arbeitsgemeinschaft mit einem chinesischen Büro, dem Büro EKD in Shanghai, die auch am Wettbewerb beteiligt waren. Der Vorgang in China ist ja so, dass ein westliches Büro nur Teilleistungen der Planung erbringen kann und auf einen örtlichen Partner angewiesen ist, der dann die Themen Genehmigungsplanung, baurechtliche Themen behandelt und später auch die Ausführungsplanung macht. Uns kam in dieser Partnerschaft die Rolle der, man könnte es auf Deutschland übersetzt sagen, Vorentwurfs- und Entwurfsplanung zu, mit einer Art Leitdetailplanung. Das heißt, mit zunehmendem Projektfortschritt wurde unser Anteil geringer. Wir haben uns dann auf das Qualitätscontrolling beschränkt, währenddessen das chinesische Partnerbüro mehr Anfangscontrolling gemacht hat und dann mehr und mehr die Planung übernommen hat und eine Ausführungsplanung gemacht hat. Mhm. Das Projekt ist inzwischen fertiggestellt. Es war eine sehr interessante Projektbearbeitung, durchaus mit Haken und Ösen. Ja. Schwierig für uns war im Wesentlichen die für uns selbstverständlichen Technologien, beispielsweise wasserbasierte Kühlsysteme, umzusetzen. Das ist uns an dieser Stelle nicht gelungen, weil wir dort einfach auf der chinesischen Seite auf Grenzen gestoßen sind. Das waren Technologien, die sie nicht kannten und die dann so einem wichtigen Projekt dann auch nicht umsetzen wollten. Da hat der Mut gefehlt. Ja. Wir hatten sehr, sehr intensive Diskussionen zum Thema der Tragwerksplanung. Was für die chinesischen Partner absolutes Neuland war, war, dass ein Architekt sich in Fachplanungsdisziplinen einbringt. In China gibt der Architekt eine Form vor, der Statiker dimensioniert das Tragwerk, unten drunter hängt der Haustechnikplaner seine Lüftungskanäle, dann gibt es eine Ebene für Elektro, eine Ebene für Abwasser und dann kommt unten drunter wieder die Abhangdecke. Das Thema integrative Planung, das heißt, ich führe durchaus Installationssysteme mal durch einen Unterzug mit einer Öffnung. Oder ich verspringe mit meinen Ebenen und schachtel die, dass ich die Aufbauhöhen minimiere, ist dort nicht bekannt gewesen. Mhm. Das ändert sich inzwischen, aber in unserer Projektabwicklung war das durchaus ein Problem, was dann teilweise auch zu ganz bizarren Situationen geführt hat, weil die chinesischen Partner, durchaus hochqualifizierte Ingenieure, es einfach nicht gewohnt waren, wenn man sich als Architekt in ihre Gewerke eingemischt hat und ihnen in der Besprechung gesagt hat, hier, da in der Mitte von einem Unterzug, da können wir ein Loch reinmachen, in der Feldmitte geht das und da wollen wir was durchführen. Mhm. Und das haben sie sehr, sehr mit Befremden aufgenommen und das hat auch einige Diskussionen zur Folge. Aber es ist doch immer wieder gelungen, diese Themen sehr sachlich zu lösen und insgesamt zu einem sehr befriedigenden Ergebnis zu kommen. Hätte mir jemand gesagt, zu Beginn des Projektes, dass wir ein Ergebnis erreichen, wie es jetzt dort steht, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Im Endeffekt ist unser Wettbewerbsentwurf 1:1 umgesetzt und für sämtliche Themen, an denen wir Abweichungen akzeptieren mussten, haben wir auch akzeptable Lösungen gefunden im Dialog. Dass jetzt ihr Projekt 1:1 übernehmen durften, das zeigt ja schon mal, wie offen die chinesische Kultur bezüglich deutschen Architekten ist. Ja, wobei die Offenheit natürlich auch problematisch sein kann, wenn ich sehe, wie was in Peking gebaut wurde, wenn in China gebaut wird, an internationalem Müll, da frage ich mich, ob diese Offenheit richtig ist. Also ich hätte mir an dieser Stelle doch durchaus gewünscht, dass da solche Themen sehr viel restriktiver gehandhabt werden. Wie kommt es eigentlich, dass ein Land wie China, das eigentlich geprägt davon ist, dass die Menschen recht konservativ sind und recht traditionsgebunden, dass die auf einmal in so einer kurzen Zeit so weltoffen für neue Technologien, für neue Bauten sind, wie Sie gerade gesagt haben, für so viel internationaler Müll, das zeigt ja, dass sie auf einmal extremst tolerant sind für neue Architektur. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch für die Mentalität der Leute in China? Nein, ich denke, die Chinesen, das sieht man ja in Südostasien, in anderen Staaten, der Handel ist immer in chinesischer Hand. Chinesen sind ein begnadetes Händlervolk, die neuen Themen immer offen gegenüberstanden und es für ihre Ziele und ihr Weiterkommen auch aufnehmen. Mhm. Und diese Offenheit, denke ich, war noch nie in Frage gestellt. Man hat natürlich 5000 Jahre Nabelschau betrieben im Konfuzianismus und sich nicht geöffnet, aber mit dieser Öffnung, die Mentalität der Chinesen, steht dem überhaupt nicht entgegen. Das heißt dann auch, dass das chinesische Volk auch gut damit umgeht und auch wahrscheinlich stolz darauf ist, dass es so viel neue Architektur in China gibt. Ja, wobei es durchaus ein kontrovers diskutiertes Thema ist. China lebt zu einem großen Teil davon, dass die Veränderungen, die im Moment stattfinden, für das gesamte Land und die Menschen einen Gewinn für die Zukunft versprechen. Mhm. Und ich denke, das prägt die chinesische Mentalität doch zu einem großen Teil, diese Zukunftschancen zu suchen. Chinesen sind keine Menschen, die da sitzen und warten, bis ihnen was vor die Nase gelegt wird, sondern sie suchen ihre Chancen. Und es ist uns häufig begegnet, dass wir Menschen kennengelernt haben, die für, ich sage jetzt mal, 10 Cent die Stunde eine Arbeit annehmen und wenn sie eine Arbeit finden, bei der sie dann 15 oder 20 Cent die Stunde verdienen, dann übernehmen sie die, aber sie sind immer aktiv und machen etwas und haben die Zukunft im Blick und wollen sich verbessern. Und das machen sie mit einer sehr hohen Akribie. Und unter dieser Randbedingung sehen sie auch in den Veränderungen, die anstehen, ihre Chance. Ich denke, das ist auch das Risiko der chinesischen Gesellschaft, dass diese positive, zukunftsgewandte Denkweise und dieses Öffnen sich damit verbindet, dass Zukunftschancen gesehen und eingefordert werden. Und für den Fall, dass eine Stagnation dieses Wachstums, dieser Entwicklung eintritt und Teilen der Bevölkerung bewusst wird, dass diese Veränderungen an ihnen vorbeigehen, wird es sicherlich zu Problemen in der Gesellschaft führen, in welcher Art auch immer. Sie haben noch einen anderen Wettbewerb gewonnen in Peking, und zwar eine Wohnsiedlung, das Jingqi Lai Tai Building. Building, genau. Genau, das ist eines der Beispiele von von vielen Projekten in China, bei denen man einen Wettbewerb gewinnt, sich freut, ja. der bis heute nicht umgesetzt. Mhm. Das ist ein Thema, das ist bei uns nie im Archiv verschwunden. Es ist bis heute aktuell, ich habe jetzt ja nicht den ganz aktuellen Stand, musste ich den Kollegen in Peking fragen, mhm. wie ich das letzte Mal vor Ort war, war es mal wieder aufgewärmt. Es geht darum, ist der Grunderwerb möglich, es geht um verwaltungsrechtliche Themen an dieser Stelle, es geht auch um Interessen von Entwicklern und Stadtregierungen. Wir haben es immer mal wieder aufgewärmt, das war immer mal wieder Diskussion, ist bis heute aber nicht umgesetzt. Und das ist auch symptomatisch. In Deutschland kann man sich zum hohen Teil darauf verlassen, wenn man einen Wettbewerb gewinnt, dass er auch realisiert werden soll. In Deutschland leben wir von Realisierungswettbewerben. In China ist das nicht unbedingt so. Es tummeln sich auf dem Markt sehr viele Entwickler, die diese Themen anfassen, und es kann genauso schnell auch wieder in der Versenkung verschwinden, wie es hervorgekommen ist. Das mit dem Hauptbahnhof? Der Bahnhof Guangzhou? Ja. Ja, das war ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil es eine Infrastrukturmaßnahme einer gigantischen Größenordnung ergibt. Also es war ein sehr, sehr interessant, man sieht es ja hier auf den Plänen, wie ihr Radio hören könnt es leider nicht sehen. Ja. Es ist ein sehr weit gespanntes, ja, paraboloides Element, könnte man sagen, was sich öffnet und über einen großen Knotenpunkt, der in zwei Richtungen als Eisenbahnkreuz ausgebildet ist, spannt, wo auf mehreren Ebenen Ankunft, Abfahrtsebenen angebaut sind, also eher von der Dimension eines Flughafenterminals. Ja. Das war ein Wettbewerb, bei dem wir leider nicht den ersten Preis erreicht haben. Soviel ich weiß, ist das jetzt in der Umsetzung. Ich kann aber auch gar nicht sagen, welcher Kollege das macht. War ein sehr interessantes Thema. Das ist eines dieser spannenden Themen, die einem in China begegnen, die man hier nie bekommen würde, weil wo werden solche Infrastrukturprojekte gemacht? Dagegen ist ja der Hauptbahnhof in Berlin klein. Ja. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich gigantisches Projekt, und sieht auch mit der Überdachung recht futuristisch aus. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das sind Themen, die einem begegnen, die jeden Entwerfer herausfordern, auch in kürzester Zeit dann dafür Lösungen zu entwickeln. Das ist auch eine sehr, sehr gute Schulung für die Aufgabenstellung, die wir hier in Deutschland haben, weil man sich mal frei machen kann von dem ständigen Zwängen, sehr sachorientiert, sehr wirtschaftlich orientiert, flächenorientiert zu arbeiten, wie wir das in Deutschland machen, sondern hier kommt es auf die Funktionsfähigkeit einer großen Geste an. Und alles andere ergibt sich. Diese Geste ist an solchen Stellen auch gefordert. Und in der Stadt Guangzhou, da bauen sie auch die Twin Towers. Bauen leider nicht. Wir haben den Wettbewerb gewonnen, Twin Towers mit dem Konferenzzentrum, auch bis heute nicht umgesetzt. Mein letzter Stand dazu ist auch, dass es da Schwierigkeiten mit dem Grundstückserwerb gibt, dass dort auf regionaler Ebene geklüngelt wird, dass Politik, Entwickler und auch Baukonzerne da sich ihre Pfründe zuschieben und ihre Rädchen drehen. Auch eine sehr dubiose Sache. Aha, gut. Und in der Stadt Nanjing, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig Nanjing. Da ist das Projekt New Art Museum. Das Kunstmuseum, ja, das ist in Realisierung. Das ist einer der Wettbewerbe für uns, auch ein sehr wichtiges Projekt. Ja. Wettbewerbsgewinn im Jahre 2000, ich glaube, es war noch 2006, wenn ich mich nicht täusche. Ein sehr, sehr schöner Entwurf. Nanjing direkt im Stadtzentrum einer historischen Stadt gelegen, an einem Platz, der auch sehr verkehrsgünstig liegt, sehr viel Fußgängerverkehr hat, ein Gebäude, was mit öffentlichen und privaten Raum spielt. Es ist eingesetzt in Form von, ja, man könnte es die Zuhörer beschreiben, als ein, ja, ein doppeltes Z zwischen diesen beiden Gebäuden, zwei ineinander liegende L, ist vielleicht richtiger, mit einem dazwischenliegenden Freiraum, in den man reinlaufen kann. Es ergibt sich so ein Canyon. Dieses Gebäude ist sehr monolithisch mit Natursteinen, in dem sich Lichtschlitze einschneiden, die sehr vertikal sind, also ein sehr skulpturales Objekt, wo der Besucher reingeleitet wird, wo dann eine glasüberdeckte Innenhalle ist, von der ich mich in die Museumsebenen bewegen kann. Ist auch ein Projekt, was jetzt, da sind wir sehr positiv gestimmt, mit einem hohen Näherungsgrad an unserem Wettbewerb umgesetzt werden kann. Wo wir auch sehr aufgeschlossene Bauherren gefunden haben, die Provinzregierung. Ja. Das zeigt ja wieder mal die Offenheit der Chinesen bezüglich der Architektur von ihnen. Ne? Und in der Stadt Sanya Hainan, da wird ein Hotel von ihnen entworfen. Nein, das war auch ein Wettbewerbsentwurf vor einigen Jahren. Hainan ist, man könnte sagen, chinesisch Hawaii. Das ist eine tropische Insel im südchinesischen Meer. was so ein bisschen als durchaus ja, für die begüterteren Schichten so als Urlaubsinsel dient. Also, und mit einem entsprechenden Bauboom an qualitativ hochwertigen Hotelthematiken. Dort haben wir für einen Entwickler einen Entwurf gemacht, der ja, so ein bisschen durch liegende Ringe auch mit verschiedenen Ebenen abbildet. Mhm. Wir waren dort zur Präsentation, hatten dort leider das Problem, dass wir mit örtlichen Übersetzern auch arbeiten mussten, die diese Übersetzungen nicht ganz so getätigt haben, wie es richtig gewesen wäre. Es sind also einige Übersetzungsfehler passiert, so, die ja. auch ja, den Entwurf so nicht in seiner Klarheit rüberbringen konnten, dass wir da diesen Wettbewerb nicht gewonnen haben. Auch ganz klar eine der Erfahrungen, die man macht. Ja. Konsequenz für uns war, dass wir uns verstärkt auch darum gekümmert haben, an solchen Stellen professionell mit eigenen Übersetzern zu arbeiten. Mhm. Und das ist ein Thema des Lerneffektes und Anpassung an einen regionalen Markt. Ja. In Shanghai haben Sie an einem Wettbewerb teilgenommen, und zwar für die Expo 2010. Die Grundstücksfläche waren 300 Hektar. Das ist ein Wettbewerb von 2004 gewesen. Es ging um den Masterplan für die Expo Shanghai. Ja, das ist auch ein sehr futuristisches Modell. Ja, das war ja an dieser Stelle sicherlich gefordert. Wir hatten da auch starke Konkurrenz. Mhm. Also war ein relativ schöner Entwurf, also uns hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine dieser typischen Planungsaufgaben, die man in China findet. 1,2 Millionen Quadratmeter in Deutschland, ja. Da gab es das letzte Mal, gut, wir hatten die Expo in Hannover, aber das, wo es Masterpläne gab, aber auch das sind ja Aufgaben, die man nicht allzu häufig bekommt. Und heraus an städtebauliche Thematik, eben über den Fluss greifend, mit einer Seilbahnanlage, die Besucher hinüberfahren, mit großer Zeichen- und gestenhafter Gestaltung, mit Stadionanlagen, mit einer gegebenenfalls auch nachverwendungsfähigen Struktur, die dann in der Stadt mit eingegliedert werden kann. Sehr, sehr spannende Aufgabe. Ja, die Seilbahnkonstruktion hier sieht auch nach einer ziemlich großen Herausforderung in den Statiker aus, ja. Das ist ja so eine Schlangenform, die nach oben geht. Das ist ein auskragendes Element. War einer dieser typischen chinesischen Entwürfe, die sich im Moment in China und vielleicht noch in der arabischen Welt realisieren können. Immer an den Brennpunkten, wo große Veränderungen stattfinden, wo große Geldvolumina vorhanden sind, um solche zeichenhaften, gestenhaften Architekturen auch umzusetzen. In Shanghai haben Sie einen anderen Wettbewerb auch gewonnen, im Jahre 2000. Der Chongqing-Universität. Ja. Genau. Große Campus, das war einer der ersten großen Wettbewerbserfolge, die wir in China hatten. Es gab vorher noch einen gewonnenen Wettbewerb, ebenfalls für einen Campus, den wir nicht umgesetzt haben, sondern der nachher von unserem Partnerbüro umgesetzt wurde. In extrem kurzer Zeit ein riesiges Bauvolumen. Also es ist die Dimension, ich glaube, auch 1,2 Millionen Quadratmeter. Ja. Also auch ein riesiger neuer Universitätscampus auf der grünen Wiese. Ja. Es ist gigantisch. Also diese Dimensionen sind nicht fassbar. Und an dem Wettbewerb, wo noch 2 Jahre später stand der Kollege auf dem gebauten Campus. Das ist schon überwältigend. Überwältigend in den Eindrücken, ja. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Projekten, die Sie noch haben. Und gibt es etwas, was Sie jungen Architekten oder jungen Studenten noch empfehlen würden bezüglich Bauen in China oder ob die sich dafür begeistern sollten? Haben Sie da irgendwie noch was? Ja, man kann sicherlich keine pauschalen Ratschläge geben, weil das muss sich jeder selber gemäß seinen Interessen suchen. Ich kann immer nur dazu raten, aufgeschlossen zu sein für solche Themen, seine Chancen zu suchen und bei der Stellensuche auch gezielt nachzufragen. Es gibt immer Büros, die Tätigkeiten in anderen Ländern anbieten können. Wir haben jetzt eine Niederlassung in Peking. Wir fragen auch Bewerber grundsätzlich in Gesprächen mal ab, ob sie Interesse haben, ins Ausland zu gehen. Das heißt nicht, dass wir das grundsätzlich immer ermöglichen können. Aber oftmals ergeben sich solche Chancen und die sollte man wahrnehmen. Ich meine, es gibt natürlich eine Zeit, wenn ich mit dem Studium fertig bin, bin ich in der Regel noch ungebunden, habe keine Familie. Und das sind die Zeiten, in denen man solche Chancen wahrnehmen kann. Und man lernt fürs ganze Leben eine ganze Menge, wenn man einfach mit ganz neuen Herausforderungen und Randbedingungen konfrontiert wird, die eben nicht alle geregelt sind, sondern diesen Randbedingungen auch mit eigenem Engagement, mit eigener Fantasie begegnen muss. Und ich kann es jedem nur empfehlen, solche Auslandstätigkeiten auch mal zu machen. Ja, also bei uns in der Universität, ich habe 2003 angefangen, Architektur zu studieren. Und da habe ich schon gemerkt, da gab es vielleicht 15 Chinesen, die nach Deutschland gekommen sind, um an der TU Darmstadt zu studieren. Und mittlerweile, 4 Jahre danach, der Aufschwung an chinesischen Studenten an der TU ist so überwältigend groß geworden. Es hat sich verdreifacht, würde ich sogar sagen, von damals. Ja. Das hat natürlich auch mit den Möglichkeiten zu tun, dass natürlich eine wirtschaftliche Kapazität da ist, Auslandsstudien zu ermöglichen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Aufgeschlossenheit von chinesischen Menschen und Studenten für solche Tätigkeiten sehr weit verbreitet ist. Ich habe festgestellt, wenn man in Deutschland Bürger fragt, welches Land würdet ihr gerne reisen, kriegt man sehr häufig die Antwort China. Ja. Es ist ein Interesse da. Und wenn man in China fragt, wo würdet ihr gerne reisen, dann also Europa und in erster Linie Deutschland. Ja. Also da besteht zwischen den Bevölkerungen durchaus ein sehr starkes Interesse an der gegenseitigen Kultur. Und das ist sicherlich auch das Interesse von chinesischen Studenten an der Ausbildung in Deutschland zu erfahren, weil die durchaus auch als qualitativ hochwertig anerkannt wird. Wir sind also immer wieder an dem langsam etwas platten Punkt der deutschen Ingenieurqualität, die aber trotzdem weltweit nach wie vor hohe Achtung erfährt. Das erfahren wir ganz deutlich in unserer Arbeit in anderen Ländern. Gibt es etwas, was Sie noch gerne hinzufügen möchten? Vielleicht allgemein. Wir haben in den letzten Jahren verstärkt festgestellt bei uns im Büro, dass durch die schulischeren Anforderungen des Studiums es für Studenten deutlich schwieriger wird, neben dem Studium auch in einem Büro zu arbeiten, sich praktische Kenntnisse anzueignen. Das ist etwas, was wir sehr bedauern. Wir hatten vor 2,5 Jahren den Fall, dass es wirklich sehr, sehr schwierig war, überhaupt noch studentische Mitarbeiter zu bekommen. Ja, es war ganz selten, dass sich jemand bei uns gemeldet hat, trotz Aushängen, die wir gemacht haben, dass Bewerber da waren, die auch bereit waren und es konnten. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass die zweigleisige Beschäftigung, einerseits an der Uni sich mit theoretischen Inhalten zu beschäftigen und sich in einem Büro mit praktischer Arbeit zu beschäftigen, sicherlich die beste Möglichkeit für Studenten ist, sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und wir bedauern sehr, dass sich das mehr und mehr einschränkt, eben auch durch 40-Stunden-Wochen mit sehr klaren Stundenplänen. Und wir würden uns schon wünschen, dass sowohl von Seiten der Universitäten und der Studenten da auch wieder eine Öffnung stattfindet, weil nur durch diese Kombination von Praxis und Theorie kommt am Ende auch auf dem Arbeitsmarkt ein Absolvent an, der in einem Büro direkt arbeiten kann. Und es ist keiner Seite damit gedient, das nachher in ein nachstudentische Architekten im Praktikum umzusetzen, der dann erstmal diese ganzen Themen, die für ein Studium versäumt wurden, nachzuholen. Das heißt, von den Universitäten ist sicherlich gefordert, praxisnähere Ausbildungen zu forcieren und diese Kontakte und Möglichkeiten für Studenten in Büros Fuß zu fassen, auch weiterhin möglich zu machen. Bedanke ich mich für das Interview mit Herrn Dieter Melo von KSP Engel und Zimmermann in Frankfurt. Wir bedanken uns auch.